Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Laut. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Und damit einen wunderschönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Und das lohnt sich heute ganz besonders. Felix Jähn hat einen exklusiven Mix für uns gemacht. Den hört ihr nur bei uns und nirgendwo anders und nie wieder. Also in einer Stunde auf jeden Fall reinschalten. Vorher wird es aber auch ziemlich abgefahren. Und zwar haben wir hier Effect Syncopat Remixed Nummer 13. Das ist so eine Serie, die wieder zurück ist, diesmal in Zusammenarbeit mit Hello Demo, um Künstlern auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, einen Remix von niemand geringerem als Label Big Kahuna Effect, wie er sich selber betitelt, und seinen Track Tarambana zu produzieren. Herausgekommen sind wirklich 5 brillante Remixe. Wir konnten uns für keinen so wirklich entscheiden. Alle interessant, alle ganz unterschiedlich, aber wir nehmen halt diesen. Das Club-Ding. Am Mikrofon ist der Florian. Am Anfang denkt man sich immer so, ja, das ist schon ein bisschen speziell, das Ganze. Aber ich finde, man groovt sich sehr schnell rein und findet es auch dann wirklich geil. Dieser Syncofat Remixed, die Nummer 13, Trombana. Jetzt haben wir Stefan Addo im Club. Der Song ist etwas, also für etwas Geliebtes. Das kann eine Person oder eine Sache sein, die man verloren hat, aber liebte. Pretty sad. Und mit dem Dirty Touch von Labelchef Dirty During, Kater Mucke, höchstpersönlich, klingt das Ganze alles andere als verloren, sondern mega geil. Das Clubding für euch. 20 Uhr. Unser Ding. Thank you. sein Handy guckt und da liest das Wort Edge, denkt man sich, oh, das ist jetzt, wird jetzt wieder langsam. Wenn ihr jetzt auf euer Radio geguckt habt oder auf euer Handy und da steht Edge und nebendran Off Reality von Jerz, das ist nämlich der Sound, den wir gerade eben gehört haben, dann war das ein Grund zur Freude. Der Track war nämlich echt geil und langsam war er nicht. Das waren ja so geschätzte 120 BPM, würde ich mal sagen. Erster Mucke-Release für Jerz aus Montreal mit seiner 3-Track Oblivion EP. Das, was im Hintergrund läuft, ist Cambiera, Dumbing Dum, Shaky Grooves, Offhand Percussion, schöne Chöre, ganz tolle Sache auf Danze. Und Sean Finn, DJ Wadey und Moon Dark habe ich gleich für euch. Clubding, die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Nasera, ja vera che so che canta nasera, ja vera, una ma, e nel globo che non si aiuta a volare. Doch bei jeder Poolparty oder bei jeder Beachparty mindestens in 2 bis 3 Versionen dabei. Aber geil! Sean Finn, DJ Wady, Moondog, der Casino Remix, Klassiker der Dance Music wieder aufleben lassen. Jetzt habe ich für euch Tom Center und Rainfall, wenn wir schon mal beim Thema Remixen sind. Das Clubding hier. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can live by hand. And I'm gonna praise you. gehört Tom Santa und Rainfall. Fast schon cheesy, aber dann auch irgendwie klassisch geil, das Sample. Shackles, Praise You, Mary Mary, ebenfalls in neuem Kleid, vom Australier Tom Santa. Georg Arnim und Brescon, Burned Eyes. Dieser Track ist Phönix aus der Asche. Inspired. Und wenn man dann auch denken könnte, dass hinter den beiden Namen auch zwei Personen stecken, so, Spoiler Alert, liegt man falsch. Denn bei Brescon handelt es sich um das etwas stürmigere, temperamentvollere Alter Ego von Georg Arnim, was auch ganz klar hörbar ist. Er macht also mit sich selbst Musik. Marc Werner, Really. Dieser Track gehört zum Sommer wie die Katz zum Kauz, direkt hinten dran. Das Label heißt übrigens auch Katz und Kauz. Mit insgesamt 3 Remixen und einer weiteren Edit von Marc Werner selbst hat der Leipziger DJ was Schönes, Solides gemacht. Und die Kuni mit Acid Garden dann direkt für euch im Clubding. Clubding. Clubding. Die heißesten elektronischen Tracks. Take a trip. Hells Lot, Let's Pretend. Zwei neue Remixer auf Synchrofot von Hells Lot Single Let's Pretend wurden released. Hier die erste, Edit von dem deutschen Duo und Kidboy Records Gründern Tube und Berger. War ziemlich geil gerade, ne? Das davor war auch klasse, Nikone und Acid Garden habt ihr gehört. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, gibt es einen exklusiven Mix von Felix Jähn für das Clubding. Den hört ihr nirgendwo sonst, nie wieder, nur heute Abend für euch. Das nächste Mal im Sendegebiet ist er am 3.6. in Landsweiler Rieden auf der Berghalde. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist denn in Landsweiler Rieden die Berghalde? Das ist im Saarland. Und hier gibt es das Tropical Mountain Festival. Da gibt es Ügel, Gestört, aber geil, You Not Us und Felix Jähn und ganz viele andere noch. Jetzt für euch eine Stunde lang in the Mix. Après une nuit blanche sur ton canapé, les traînes de ma mémoire, elles me tiennent attrapées. C'est l'amour sans futur qui t'en a réveillé tout le jour. Espoir, la tendresse, la promesse de l'aventure. Il risque rien à rien et je vais devant en poupe. À la guerre comme à la guerre, mais je vais devant en poupe. Combien vouloir se pouvoir, moi je vais devant en poupe. La pire, c'est l'eau qui dort. Après moi le déluge. Je me sens souvent seule parmi tous les petits mondes. Je désire un instant sans cette solitude profonde. Je suis libre comme l'air que tu as expiré et que j'ai inspiré pour si ma vie en dépendait. Unser Ding. Club Ding. DJ Mix. Je me sens souvent seul parmi tous les peuples du monde. Je désire un espace pour cette solitude profonde. Je suis libre comme l'air que tu as respiré et que j'ai inspiré que ma vie en dépendait. Je risque rien à rien et je vais devant en poupe. À la guerre comme à la guerre, mais je vais devant en poupe. On dit vouloir se pouvoir, moi je vais devant en poupe. La pire, c'est le qui dort. Après moi le déluge, je me sens souvent seule parmi tous les petits mondes. Je désire un instant sans cette solitude profonde. Je suis libre comme l'air que tu as expiré et que j'ai inspiré comme si ma vie en dépendait. Bye. Unser Ding. Club Ding. DJ Mix. Oh, Yo. DJ Mix. In the beach, mafia, chain swinging, cling clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not bad. Deep, keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag, hunter with the bow. She got a big band, drop her, drop her low. Mama called me, and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a nose. Hey.

Der DJ